A5C. Ja, ich denke, wenn du so wenig isst, kannst du auch keine Leistung bringen. Sie sind Geschäftsführer in einem Zulieferbetrieb für Autoteile, nicht wahr? Ja, ich bin seit 3 Jahren Personalchef. Ich dachte, das wäre weniger Stress als in der Produktion. Und das war es aber nicht? Es ist anderer Stress. Aber nach dem Tod meiner Frau hatte ich Angst in der Produktion. Da kann man ganz schnell großen Mist bauen. Ihre Frau ist mit 46 Jahren gestorben? Sie hat sich umgebracht. Ich habe es nicht bemerkt, verstehen Sie? Sie hatte so eine familiäre Veranlagung zur Depression. Ihre Mutter hat auch Selbstmord begangen, mit knapp 50. Wenn Sie darüber sprechen möchten. Möchte ich, aber nicht jetzt. Wir waren sehr erfolgreich mit der Firma. Wir haben ein Patent für elektrische Türschlösser bekommen und ich habe Ihre Schwermut, diese Niedergeschlagenheit, nicht erkannt. Ja, und dann habe ich auch öfter ganz schön tief ins Glas geschaut. Waren Sie in der Zeit danach in einer speziellen Behandlung? Ich habe ein Antidepressivum bekommen. Damit ging es besser. Aber das nehme ich schon seit 2 Jahren nicht mehr. Und wie kommen Sie mit dem Alkoholkonsum zurecht? Ich habe seit 1 Jahr kein Glas mehr angerührt. Und bevor Sie fragen, dafür trinke ich Kaffee und rauche bestimmt 30 Zigaretten. Leben Sie zurzeit alleine? Ja, aber meine Tochter wohnt nur 2 Straßen weiter. Und mein Sohn hat im Nachbarort die Elektrofirma Delius übernommen. Also, falls etwas Besonderes wäre, würden Ihre Kinder sich auch um Sie kümmern? Das denke ich schon. In dem Fragebogen haben Sie angekreuzt, dass Sie im Moment keine Medikamente einnehmen. Jedenfalls nicht regelmäßig. Ein Bekannter hat mir wegen der Bauchschmerzen seine Novalgin-Tropfen gegeben. Die wirken so ein bisschen. Wie viel und wie oft nehmen Sie denn die Tropfen ein? Na, so 20 bis 30 Tropfen. Manchmal 3-4 Mal am Tag. Und seit wann? Seit ein paar Tagen. Aber ich meine, wie geht es denn weiter? Ich werde Sie jetzt erst einmal untersuchen. Ich werde dann noch Ihre Bauchorgane mit dem Ultraschall untersuchen. Die Arzthelferin wird Ihnen Blut abnehmen. Falls Sie Wasser lassen können, bestimmen wir den Urinstatus und wir geben Ihnen noch 2 Röhrchen mit, in die Sie eine Stuhlprobe abfüllen. Und meinen Sie, dass das alles nicht so schlimm ist? Um ehrlich zu sein, kann ich Ihnen das im Moment nicht sagen. Unabhängig von den Untersuchungen, die ich Ihnen gerade aufgezählt habe, müssen Sie dringend zu einer Magenspiegelung. Ich habe es schon geahnt. Mit dieser Untersuchung kann man die Diagnose genau stellen. Ich schlage Ihnen vor, dass wir schnellstmöglich einen Termin für Sie organisieren. Meine Arzthelferin macht Ihnen einen Überweisungsschein fertig.